Dietenbachstraße, Samstag, früher Nachmittag. Die Sonne ist gar nicht zu sehen, steht wohl hoch im Süden. Der Hundehaufen ist entfernt, nicht einfach zertreten, sondern tatsächlich weggeräumt. Die Zelle wird gerade betreten von einer englischsprachigen Dame. Sie nimmt den Hörer ab und wird vermutlich gleich beginnen zu sprechen. Ihr rechter Fuß steht auf dem Stiefelumriss und wird das Zeichen noch etwas mehr zerstäuben. Die Videoüberwachung kriegt endlich ein richtiges Bild von einem richtigen Menschen.